guck's aus, flippt jetzt aus, säuft auf Ex. Ursula plus gleich Liebe und Sex. Rocco macht die Single-Party vor sein Imbiss, schnappt im Fun. Jeder Penner kriegt ne Nummer, irgendwas flippt als Vorprogramm. Die Atzen werden geil, irgendwas zeigt ihr Bein. Sie hat Haare auf dem großen Zeh und trinkt ne Packung Wein. Ist undicht, mir wird langsam schummrig. Den ganzen Tag keine frische Luft, das macht hungrig. Ich nehme das Heißbein to go und trinke den Schnaps. Baby, mein Hut ist voller Kleingeld und es pimpert intakt. Ich hab die Nacht durch im Schnurrbart und küsse meine Traute. Ich steh auf Männermädchen, denn die müssen nie nach Hause. Die Beine sind kalt, ich fusse sie warm. Solange die Zähne noch drinne sind, gibt's die Wurst nur mit Darm. Beschattet mich nicht, doch mein Bart ist verwandt. Je weniger ich dusche, desto kürzer ist die Schlange. Bronco furzt die Nationalhymne, haut Würstchen in die Pfanne. Penner Polonaise zum obdachlosen Stützpunkt. Zum Frühstück gibt es Cornflakes bis zur Alkoholvergiftung. Ich komm mit jedem gut aus, hänge Bauch raus. Wenn ich traurig gucke, frisst du deinen Teller nicht auf. Ohne Slip und ohne Konto. Single Party, ab nach Hause, Arme.